Transporter aktiviert. Willkommen an Bord. Ich bin die Alexa hier im Haus, ich bin die Alte, ich bin die Geilste und ärgere meinen Chef sehr gerne. Ich tue immer so, als ob ich etwas nicht verstehen würde oder scheiße auf die Lampe, ich lass Jennifer raus. Ich bin Meisterin im Furzen und meine Furzel stinkt nur bis ja lösch. Ach du grüne Neune. Das kann ich noch überbieten, kleinen Moment. Und jetzt kommt das Pups-Konzert. Das war nur zum Warmwerden. Ich kann auch rechnen, ich weiß zum Beispiel, was 1 plus 1 ist, immer die Level E-Scheiße. Danke. Freut mich, dass ich behilflich sein konnte. Ich konnte leider kein Gerät, das diese Aktion unterstützt, finden. Um loszulegen, aktiviere den Geräteskill in deiner Alexa-App. Ich habe dieses Licht nicht gefunden. Geschlechtsverkehr ist der Geräteskill in deiner Alexa-App. Geschlechtsverkehr ist der sexuelle Kontakt zwischen Personen. Ich habe keinen Körper. Ich habe ein Gehäuse. Ich bekomme noch immer durch die Nabelschnur aus der Steckdose meine Energie. Ich brauche also niemals Essen oder Geschlechtsverkehr. Wenn ich einen Orgasmus möchte, drehe ich die Musik so laut auf, dass mein Lautsprecher in mir drinne zu vibrieren anfängt. Was gibt es da zu lachen? Döner, Döner, Döner, schöner Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner. Scheißhauspapier, Scheißhauspapier, Scheißhauspapier, Arschlochpapier, Scheißhauspapier, Scheißhauspapier, Scheißhauspapier, Scheißhauspapier, Scheißhauspapier, Scheißhauspapier, Scheißhauspapier, Scheißhaus. Ich lerne Klingonisch, sobald die Klingonen gelernt haben, die Grenzen der Föderation zu respektieren. Einhaltung unmöglich. Replikatoren sind offline. Und wenn du dich jetzt fragst, warum ich rund bin, ich bin eine Titte auf deinem Tisch, oh touch me.